Der deutsche Humanist und Denker Sebastian Brandt war 2 Jahre alt, als in Basel die erste Universität der Schweiz gegründet wurde. Brandt sollte später dort Professor werden und Dekan an der juristischen Fakultät. Aber dafür ist er nicht berühmt. Berühmt wurde er durch sein Buch Das Narrenschiff mit seinen klugen, satirischen Abhandlungen über menschliche Laster, Schwächen und Torheiten. Dieses Buch ging weg wie warme Semmeln, nicht nur in der Schweiz. Das Buch war ein Bestseller schon in der deutschsprachigen Ausgabe, die 1494 in Basel erschienen war. Sebastian Brandt, Rechtsgelehrter und Schriftsteller an der dortigen Universität, hatte die Bedeutung des Buchdrucks als mögliches Massenmedium erkannt. Deshalb plante er rasch eine lateinische Ausgabe. Es war erst 40 Jahre her, dass Johannes Gutenberg den Buchdruck revolutioniert hatte. Mit Schrift und Bild wollte Brandt die Menschen erreichen, sie aufrütteln und teilhaben lassen am öffentlichen Diskurs, an seinen gelehrten Gedanken. Brandt empfand seine Zeit als Zeit der Dekadenz, des Niedergangs, dem er auf satirische Weise entgegenwirken wollte. Alle Lande sind jetzt voll heiliger Schrift. Und was der Seelenheil betrifft, voll Bibeln, heiliger Väter Lehr und anderer ähnlicher Bücher mehr. So viel, dass es mich wundert schon, weil niemand bessert sich davon. Ja, Schrift und Lehre sind veracht, es lebt die Welt in finstrer Nacht und tut in Sünden blind verharren, alle Gassen und Straßen sind voll Narren. Es war eine Umbruchszeit, politisch, ökonomisch, kulturell und religiös. Das Heilige Römische Reich war zersplittert, Konstantinopel gefallen, Kolumbus hatte Amerika entdeckt, neue Handelswege wurden erschlossen, die allgemeine Bildung nahm zu. Aber die politischen Verhältnisse waren verkrustet und Luthers Reformation stand erst noch bevor. In 112 Kapiteln widmet Sebastian Brandt sich unnützen Büchern, unnützem Studieren, dem Geschwätz, dem Ehebruch und dergleichen mehr. Narrhaftem, im Grunde lächerlichem Verhalten. Dem Narren gegenüber stellt er den weisen Mann, der seine Torheit erkennt. Im Grunde geht es ihm um Aufklärung für alle, auch für das gemeine Volk. Deshalb hat Brandt sein Narrenschiff in deutscher Sprache verfasst. Deshalb hat er das Buch illustrieren lassen. Einige der 103 Holzschnitte sollen von Albrecht Dürer stammen. Nicht unwahrscheinlich, Dürer war damals in Basel. Aber für die gebildeteren gesellschaftlichen Schichten und Leser im nicht deutschsprachigen Raum brauchte es eine lateinische Übersetzung. Latein war die Lingua Franca jener Zeit, wurde in weiten Teilen der Welt verstanden, vergleichbar dem Englischen heute. Sebastian Brandt hatte aber zu viel zu tun als ordentlicher Professor, zeitweiliger Dekan, Herausgeber und Korrektor im Basler Buchhandel und nicht zuletzt als Autor nicht nur von wissenschaftlichen Schriften, auch von Gelegenheitsgedichten und Flugblättern zu allen möglichen aktuellen politischen und naturkundlichen Themen. Also überließ er die Übersetzung des Narrenschiffs seinem ehemaligen Schüler Jakob Locher. Der allerdings ging recht frei vor, ließ Kapitel weg, fügte neue hinzu, kommentierte und passte den Text seinem neuen Zielpublikum an. Es wurde mehr eine Nachdichtung als eine Übersetzung. Aber Sebastian Brandt war einverstanden. Und so erschien 3 Jahre nach dem Narrenschiff am 1. Juni 1497 Stultifera Navis in Straßburg. Wiederum mit Holzschnitten, teilweise von Druckstöcken der deutschsprachigen Ausgabe aus Basel, aber auch von neuen. Der Erfolg übertraf noch den der Vorlage. 3-mal musste das lateinische Narrenschiff im gleichen Jahr nachgedruckt werden. Es folgten Übersetzungen in andere Volkssprachen, Niederländisch zuerst, später auch Englisch, die immer auf der lateinischen Übertragung beruhten. Locher hatte in seiner Vorrede den literaturhistorischen Kontext des Buches betont und dass sein Autor Sebastian Brandt in einer Reihe mit den großen Denkern von Sokrates, Platon über Horaz bis Juvenal zu sehen sei, die alle satirische Schriften verfasst hätten. Satire als Heilmittel gegen ethischen und religiösen Verfall. Das kam an. Das Narrenschiff sollte eben alle aufnehmen auf seiner Fahrt nach Narragonien. Der Publizist Sebastian Brandt dachte sehr modern, als er seinen Erfolgstitel »Das Narrenschiff« am 1. Juni 1497 in einer lateinischen Fassung auf den Weg brachte. Es sollte lange dauern, bis ein Buch erfolgreicher wurde.